Einen wunderschönen guten Abend zur ersten Sendung Kulturimpuls Grundeinkommen im neuen Jahr. Zu Beginn eines neuen Jahres wünschen wir uns ja immer alle gegenseitig Glück für alles Mögliche im Leben oder eben auch in der Arbeit oder wo auch immer. Das Grundeinkommen hatte in den letzten Monaten sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien erfahren. Unter anderem am 9. Januar erschien in der SZ der Artikel Ausprobieren von Christian Endt. Einen Tag später sah sich die SZ veranlasst, einen Kontra-Grundeinkommensartikel zu veröffentlichen von Heinrich Alt mit dem wunderbaren Titel, jetzt muss ich mal schnell nachschauen, der ist etwas länger nämlich auch, ein bedingungsloses Grundeinkommen wäre nicht nur ökonomischer Unsinn, es würde auch gegen die Menschenwürde verstoßen. Der Obertitel war Horrorvision. Oh, vielen, ja, ach ja. Ja, sehen Sie mal, so schnell geht das. Sowas vergesse ich dann immer mal leicht, weil Horror ist für mich nicht wirklich so meine Lebenseinstellung. Dieser Herr Alt war seit 2001 in der Bundesagentur für Arbeit im Vorstand, unter anderem hier zuständig für SGB II und SGB 12. SGB 2 weiß jeder, SGB 12 ist die Grundsicherung, so viel ich weiß. 2015 ging er dann in Rente. Diesen Artikel von Herrn Alt, den werden wir heute Abend beleuchten und haben dafür für unsere Sendung diesen Titel gewählt. Viel Glück, wenn der Sozialstaat es gut mit uns meint. Heute Abend begleiten mich zur Rechten Jürgen Greiner, einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Sabine, hallo. Hallo. Und zu meiner Linken der Jochen, schönen guten Abend, Balzer. Ja, guten Abend, Sabine. Ja, und in der Technik werden wir begleitet von Sebastian Menzel und Felix Jakowitz. Und der Teil ist unsere Sendung heute, in Zukunft von Gemeinschaft und Sozialstaat, die Falle des sozialen Patriarchen, heutige Realität in der Wirtschaft, Glück und Paradies durch Grundeinkommen. Ganz zum Schluss hören Sie dann noch ein paar Termine von uns. Und ja, das war's, oder? Genau, dann sage ich schon mal die ersten Musik an, die ein paar Takte Musik zum Einklang. Und zwar hören wir Nicolas Falcon mit dem Titel Pedestal. Ja, wir haben heute zentral den Artikel von Heinrich Alt, der verschiedene Titel hat, je nachdem, ob man ihn in der Zeitung oder online liest. Das Grundeinkommen verstößt gegen die Menschenwürde ist auch ein Titel, unter dem er veröffentlicht wurde. Und im Wesentlichen stellt das viele Fragen, die aus seiner Sicht das Grundeinkommen fragwürdig erscheinen lässt. Er kommt sehr stark aus einer klassischen Staatsdenke heraus. Der Staat ordnet die Verhältnisse für die Bürger und sorgt für ihr Wohl. Als menschenfreundlicher Mensch, wie er von seinen Mitarbeitern und Kollegen beschrieben worden ist, war ihm das Wohl der Menschen ein Ansinnen. Und vielleicht gebe ich mal ein erstes Zitat aus dem Artikel. indem er Fragen stellt. Und er lautet: Wie verhält es sich mit Rente und Krankenversicherung? Wer zahlt Beiträge, wer nicht? Gibt es noch Unterhaltsverpflichtungen für eigene Kinder oder wird das eine Aufgabe der Gesellschaft? Bekommen Mieter und Wohnungseigentümer den gleichen Betrag? Ja, schon mal das Thema der Rentenversicherung, Krankenversicherung ist, glaube ich, ein interessantes Thema. Was ist da unsere Wahrnehmung? Ich finde es eigenartig, dass Heinrich Alt solche Fragen stellt, weil er es eigentlich besser wissen müsste und wahrscheinlich auch besser weiß. Er war schließlich laut Internet 38 Jahre in der Arbeitsverwaltung beschäftigt. Und ich denke mir, da ist es wichtig zu sehen, dass eben die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens nur ein Schritt ist, ein Schritt im Bereich auf die Sozialpolitik, im Bereich der Wirtschaftspolitik, aber ein Schritt, der an sich das übrige Gefüge, wie wir in unserer Gesellschaft die Arbeitsbeziehungen geregelt haben, wie wir die soziale Sicherung geregelt haben, dieses Gefüge wird damit nicht automatisch in Frage gestellt. Ich gehe davon aus, dass auch nach der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens der weit überwiegende Teil der Bevölkerung erwerbstätig sein wird. Aus ganz verschiedenen Gründen, sei es, weil sie einfach mehr Einkommen erzielen wollen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist eben ein Grundeinkommen, was einfach ein ordentliches Auskommen ermöglicht, um an dieser Stelle mal Götz Werner sinngemäß zu zitieren. Aber was die meisten Menschen, denke ich, werden über mehr Einkommen verfügen wollen. Und hinzu kommen dann ganz andere Gründe, dass man arbeiten geht, weil man in einem bestimmten Berufsfeld sich einbringen will, weil man sich verbunden fühlt mit bestimmten Inhalten. Und dann kommt ja auch hinzu, was ja gerade ein Thema ist für Frauen, die Familienpause machen, dass, wenn man eben länger draußen ist, aus einem Feld der Berufstätigkeit, dass es gar nicht so leicht ist, dann wieder hineinzufinden, weil sich in dieser Zeit in allen Bereichen die Verhältnisse so schnell verändern. Sodass ich eben denke, ein großer Teil wird weiterhin erwerbstätig sein und es wird weiterhin eine Rentenversicherung oder eine Krankenversicherung geben. Einfach von der Sache her, weil diese Themen weiterhin geben wird. Also du siehst letztendlich die Thematik der Kranken- und Rentenversicherung, die hier Herr Alt anspricht, als ein unabhängiges Thema, über das nicht zwingend direkt mit dem Thema Grundeinkommen verbunden ist. Genau. Über das grundsätzlich natürlich in einer sich wandelnden Gesellschaft nachgedacht werden darf, muss, soll. Ja. Aber nicht so kausal nach dem Motto, dann brauchen wir das ja nicht mehr, weil wir haben ja ein Grundeinkommen, dann brauchen wir keine Renten mehr, dann brauchen wir keine Krankenversicherung mehr oder sonst irgendwas. Also ich bin jetzt etwas überspitzt. Mhm. Aber so in etwa, wie wenn das Grundeinkommen alle anderen sozialen Böden unter unseren Füßen wegziehen würden, das ist so dieses mitschwingende, genau, Aussage, die sich über diese Fragen von Herrn Alt durchaus formt. Ja, er will auch, denke ich, diese Assoziationen auslösen. Aber tatsächlich ist es so, denke ich, dass diese sozialen Sicherungssysteme ganz auf jedem Feld gibt es ganz eigene Themen, die eben sachlich, fachlich zu bearbeiten sind. Also ich denke mir, dass es nicht unwichtig ist, dass wir eben dass unsere Sozialversicherungssysteme aus der Bismarck-Zeit kommen, dass sie in sich einen stark obrigkeitsstaatlichen Zug tragen, weil sie im Grunde konzipiert waren als zur Abwehr der Sozialisten, also zur Verteidigung einer ganz überholten Gesellschaftsformation Preußens in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da kommen sie her. Und ich denke zum Beispiel die Wandlung der Renten- und Krankenversicherung in Bürgerversicherung, ich denke, das ist zeitgemäß und auch die Lösung vom Lohneinkommen. Also ich denke mir, diese Verknüpfung der sozialen Sicherung als sogenannte Lohnnebenkosten mit dem Lohn, das kommt halt auch aus der Bismarck-Zeit, also von der Entstehung dieser Versicherungssysteme her. Also es gibt eigene Wandlungsanforderungen in diesen Bereichen. Aber diese Wandlungsanforderungen haben unmittelbar nichts zu tun mit dem Grundeinkommen. Mittelbar gibt es vielleicht Punkte, nämlich dass relativ gesehen das Volumen bezahlter Arbeit etwas schrumpft, weil doch manche Leute, mehr Leute auf Teilzeit gehen oder manche Leute eben zeitweise jedenfalls nicht mehr gegen Geld arbeiten. Das hat natürlich Folgen. Aber insgesamt denke ich, also was diese Versicherungssysteme angeht, weil es die Erwerbstätigkeit, diese Form der Erwerbstätigkeit weitergibt, wird es auch diese Versicherungssysteme weitergeben. Der Jochen sprach gerade davon, seit wann es dann unser Sozialgefüge in Bezug auf Rente, Krankenversicherung etc. pp. Gibt, nämlich seit der Bismarckschen Zeit. Und das ist ja schon sehr, sehr lange her. Ich wollte Ihnen nur sagen, als ich diesen Artikel von dem Herrn Alt las, habe ich gedacht, mein Gott, was ist das für ein alter Mensch? Der ist gar nicht so alt. Aber das kam einfach bei mir so an. Und es ist auch ein Mensch, der für mich nicht wirklich neu denken kann. Und im Grundeinkommen ist es für mich unabänderlich, neu zu denken. Das heißt jetzt nicht, dass wir hier die Rente komplett neu bedenken müssen und besprechen sollten. Aber es ist mir schon ein Anliegen, auch zu sagen, dass wir im Grundeinkommen alle zusammen das neu definieren sollten. Jetzt haben wir mal den Bereich der Arbeitswelt angeschaut, der ja letztendlich dann auch geregelt worden ist, der Welt der Arbeiter oder der Arbeitswelt, wie wir die heute sehen. Er hat aber auch noch andere Punkte angesprochen, die die Arbeitswelt betreffen. Und ich zitiere ihn nochmal. Kein Streik mehr um sozialverträglichen Arbeitsabbau, keine Tarifverhandlungen, keine Streiks mehr. Betriebsräte und Gleichstellungsbeauftragte werden nicht mehr gebraucht. Der Mensch arbeitet nur noch, wenn er Lust dazu hat. Seine Existenz, sein Überleben ist durch das Grundeinkommen gesichert. Keine asymmetrische, keine asymmetrischen Arbeitsbeziehungen mehr, könnte ich mir vorstellen. Arbeitsbeziehungen mehr, ja genau. Der von Existenznöten befreite Bürger verhandelt auf Augenhöhe mit Arbeitgebern. Kündigungsschutz, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, Urlaubsgeld, Kurzarbeit, alles, was in der Vergangenheit Betriebe und Unternehmen unnötig belastet hat, fällt endlich weg. So stellt er sich die Welt mit einem Grundeinkommen dar. Ist es wirklich so, dass wir keine Tarifverhandlungen, keine Streiks mehr, keine Auseinandersetzungen mehr haben, dass wir nur noch Friede, Freude, Eierkuchen haben und das war's? Ich denke, das ist völlig absurd und ich denke, das ist Angstmache, weil bestimmte Teile der Bevölkerung gegen das Thema bedingungsloses Grundeinkommen durch solche Aussagen aufgebracht werden sollen. Das ist völlig unqualifiziert. Ich denke, da weiterhin sehr viele Menschen, die Mehrheit, weitaus die Mehrheit, erwerbstätig sein wird, wird es auch weiterhin Zusammenschlüsse dieser Beschäftigten geben. Es wird also weiterhin Gewerkschaften geben, es wird weiterhin Tarifauseinandersetzungen geben. Das sind alles eigene Themen. Also das ist auch so ein bisschen das, wo ich sagen muss, ja klar, neu denken, das ist überhaupt richtig in dieser Zeit. Aber es ist auch eine sorgfältige fachliche Differenzierung notwendig, über was man jeweils spricht. Ja, das Feld der Krankenversicherung, das Feld der Rentenversicherung, der Bundesagentur für Arbeit, das sind jeweils verschiedene Felder. Und so ist es auch mit der Tätigkeit der Gewerkschaften oder der Betriebsräte. Also es wird weiterhin die Notwendigkeit geben, dass es Betriebsräte gibt, dass es Mitbestimmung gibt, dass es Menschen in den Betrieben gibt, in den Verwaltungen gibt, die aufpassen, dass der Gesundheitsschutz eingehalten wird und so weiter. Also das ist alles notwendig. Ich möchte aber auch eins sagen, was mich völlig überrascht, ist, dass jemand, der ja Mitglied der SPD ist und so weiter, nicht sieht, dass natürlich ein bedingungsloses Grundeinkommen, ich meine, das erwähnt er, die Stellung des einzelnen Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin gegenüber dem Betrieb, die wird sich natürlich grundlegend insofern ändern, weil jeder immer die Möglichkeit hat zu sagen, ich gehe, ich mache das nicht mehr mit. Und die Auswirkungen werden in verschiedenen Sektoren unterschiedlich stark sein, aber es wird Sektoren geben, die wirklich Mühe haben werden, Leute zu finden, die das noch machen wollen. Ja, und ich denke, dass man hier auch noch mal eine andere Komponente hineinbeziehen sollte, und zwar die der psychologischen Komponente. Dass mehr Begegnung auf Augenhöhe stattfinden kann, wird sicherlich der Fall sein. Die andere Frage ist jeder persönlich in der Lage, diese Situation auch so auszufüllen? Ist jeder so selbstbewusst, um dann auch auf Augenhöhe der Situation zu begegnen? Der eine leichter, der andere weniger. Und von der Seite her kann es auch zu der Situation kommen, zwischen einem Unternehmen oder einem Arbeitgeber und einem Mitarbeiter, dass der Arbeitgeber etwas überspitzt sagt, ja, wieso soll ich dir noch einen Lohn zahlen? Du hast doch schon ein Grundeinkommen, das reicht dir doch. Ich kann dir ja nichts mehr zahlen, das geht ja nicht mehr. Jetzt ist es überspitzt, aber das macht im Prinzip klar, warum es auch eine Vertretung der Interessen von Mitarbeitern weiterhin geben muss. Und genauso die Gewerkschaften und Betriebsräte und Tarifverhandlungen, weil ja auch dann eine neue Aushandlung erforderlich ist, eine andere Aushandlung zwischen Mitarbeitern und den Unternehmen, wie dann der Lohn zu gestalten ist, wenn man schon ein Grundeinkommen hat. Das sind ganz neue Aufgaben und von der Seite her das soziale Miteinander und das Gefüge wird deswegen nicht wegfallen, nicht alles unproblematisch sein. Das ist viel zu naiv, zu kausal, zu einfach formuliert, als dass das irgendwie einer Realität entsprechen könnte, die mit Grundeinkommen entstehen würde. Und die Menschen werden sich mit bedingungslosem Grundeinkommen leichter tun, alle mit dem aufrechten Gang. Und das wird ihre Möglichkeit, sich zusammenzuschließen und zusammen etwas zu erreichen, klar verbessern. Den Gesichtspunkt darf man ruhig einbeziehen. Darf man. Ich denke, jetzt sollten wir. Ja, genau, Musik. Ja, danke. Also, der nächste Interpret ist Voice 3S und sein Titel ist People from the Underground. This pain in my heart, just like you and like him, just like everyone. Hide my ghost, scared we passed what I lost, we all figured. I wish I knew how to live and get over my fears. I want to like I have a pure heart, want to see the world from the other side, like I. Once in our lives, it's too hard to exist with a fire inside. We were born so sick. All we want is to express this feeling sickness. I love, love, love. So, jetzt kommt die zweite Geschichte, die heißt nämlich Die Falle des sozialen Patriarchen. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, die Falle des Sprechens. Daraus, ich sage Ihnen jetzt noch einmal, was in diesem Artikel gestanden ist. Ich zitiere Folgendes. Was ist mit denen, die sich nicht mit dem Grundeinkommen abfinden möchten, aber keine Arbeit finden, weil sie weniger qualifiziert, weniger produktiv, behindert oder älter sind? Rufen wir ihnen zu. Ihr gehört leider zum überschüssigen Arbeitsangebot, aber da ihr auf der Welt seid, lassen wir euch nicht verhungern. Ist das die humane Idee hinter dem Grundeinkommen? Menschen lediglich finanziell abzusichern, mag auch ehrenhaft sein, aber es hat weder etwas mit sozialer Marktwirtschaft noch mit der Menschenwürde zu tun. So, Zitat Ende. Wenn ich lese, es hat nichts mit der Menschenwürde zu tun, da habe ich dann mal so kurz meine Zweifel und gebe das Wort an meine beiden Mitstreiter weiter. Ich möchte mal sagen, erstaunlich, was hier Herr Alt von sich gibt, weil denken wir mal daran, dass er von 2007 bis 2014 den Vollzug des Sozialgesetzbuchs Band 2, auch Hartz IV genannt, im Vorstand der Bundesagentur für Arbeit verantwortete. Also da könnte man sagen, ja, also das könnte er sich doch auch mal selber anhören, was er hier so emphatisch von sich gibt. Aber er hat ja das Ganze begleitet durch seine intensiven Maßnahmen, Arbeitsplätze den Leuten anzudrehen, also aufzudrängen. In Begleitung zu den Hartz-IV-Maßnahmen. Ich bin ein bisschen jetzt polemisch, aber das ist vielleicht der Unterschied, wo er sieht. Ich finde schon mal interessant, dass er überhaupt mal das ganze menschliche Leben im Bereich Arbeit, und er hätte eigentlich dazu Erwerbsarbeit sagen sollen, denn das meinte er eigentlich. Klar. Denn was sollen Menschen arbeiten, wenn sie nicht die Stelle finden, die sie sich vorstellen? So muss man ja auch sagen. Ja, dann kann ich auch in einem anderen Bereich mich einbringen. Aber das ist eben in unserer Gesellschaft nur möglich, wenn daraus ein Einkommen erzielt wird. Dann ist es nur in den Augen von Herrn Alt eigentlich, er spricht es nicht aus, aber es ist für mich erkennbar, nur dann ist es eine legitime Beschäftigung, ein Nachgehen. Ja, ich denke, zu Recht weist Herr Alt darauf hin, dass eben Arbeit auch etwas zu tun hat mit Selbstverwirklichung, mit Anerkennung, mit sich einbringen in soziale Zusammenhänge, ohne Zweifel. Und nur, dass er halt einen blinden Fleck, aber das Fleck ist schon noch zu klein, das Wort, also ein blindes Feld hat, da wo es einfach um die Brutalität, möchte ich mal sagen, um die strukturelle Gewaltförmigkeit im Grunde unseres gesamten Arbeitslebens geht. Also insofern, wenn man es mal im Hinblick auf die Frage sieht, also können Menschen ihr eigenes Leben führen? Ich denke mir, das ist sogar zunehmend in den letzten Jahren schwierig, weil einfach der Anpassungsdruck in verschiedenster Hinsicht weithin enorm ist. Für viele Menschen schwieriger, und es wird schwieriger natürlich, ja. Ja, natürlich unterschiedlich. Es gab ganz verschiedene Sektoren und die Leute, Lebenswirklichkeiten, Arbeitswirklichkeiten. Aber im Großen und Ganzen gibt es erstens dieses Thema des Anpassungsdrucks, und es gibt zweitens dann auch nochmal die Horrorvision, um mal die Überschrift zu zitieren seines Artikels, also die Horrorvision, als die sich der Vollzug des Sozialgesetzbuchs Band 2 an vielen Stellen herausgestellt hat in der Praxis. Also ich denke mir, das ist schon eigentümlich, diese Zusammenstellung. Also das eine ist, dass er eben die Gewaltförmigkeit oder Brutalität unserer Arbeitsverhältnisse eigentlich nicht wahrnehmen will. Das zweite ist eben, dass er den Menschen gar nicht zutraut, dass wenn sie eben nicht keinen Zwang mehr haben, erwerbstätig zu sein, gegen Geld zu arbeiten, dass sie dann aus eigener Initiative tätig werden, sich mit anderen zusammenschließen, Initiativen auf die Beine stellen. All das kommt bei einem Denken nicht vor und ist eben, sagen wir mal, Ausdruck eben seiner obrigkeitsstaatlich-patriarchalen Gesinnung. Ja, denke ich, spüre ich auch sehr stark in der Form, denn grundsätzlich mal wollen Menschen mitwirken, wollen teilhaben. Und sie wollen vielleicht nicht an dem teilhaben, was ihnen angeboten wird. Was nicht heißt, sie würden sich vielleicht andere Verhältnisse wünschen. Und ich kenne genügend Menschen, die sich aus der bisherigen Form ihrer Arbeit verabschiedet haben und sagen, das konnte ich nicht mehr tragen, das konnte ich nicht mehr mit mir vereinbaren, das widerspricht mir, und sich deswegen der bisherigen angestellten Arbeit entsagen, mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Und jetzt kommt für mich damit schon auch der Begriff in die Frage hinein, er spricht von Menschenwürde. Ja, was ist eigentlich würdig daran, wenn ich Menschen sage, A, dein Leben hat sich zu gestalten mit einer Erwerbsarbeit, und B, du hast das zu tun, was wir dir anbieten. Jede beliebige Arbeit annehmen. Ansonsten hast du von uns Härten zu spüren. Wo ist da die Menschenwürde? Was ist daran würdig, denn wenn man so den Menschen eine Lebensperspektive bietet? Also ich finde das etwas im Missklang zu unserem Grundgesetz, von dem Verständnis, was sich dort über Menschenwürde ausdrückt. Die Unantastbarkeit, also wirklich die Integrität eines Menschen, der auch für sich sein Leben formen und gestalten kann, darf, soll und darüber auch den Schutz bekommt, um auch zu seinem Wohl, zu seinem Glück, zu seiner Glückseligkeit, zu sich zu finden. Das ist nicht da. Hier ist wirklich ein menschenwürdiges Bild da. Wenn wir allen Menschen eine Arbeit gegeben haben, dann ist ihnen alle Würde widerfahren. Auch wieder etwas polarisiert von dem, was er ausdrückt. Aber das hat den Zug, den er hier formt in seinen Formulierungen. Da war ja gar keine Menschenwürde dabei bei den Sanktionen für Hartz IV. Also die kürzen ja runter bis auf 100%. Und das wusste er ja auch und das hat er ja auch mitgetragen, sodass die Menschen, die 100% sanktioniert sind, eigentlich nur von diesen Lebensmittelmarken leben können. Und damit hat sich das dann. Und das ist doch komplett Horrorvision in meinen Augen. Und ich sehe auch nochmal den Punkt. Das bedingungslose Grundeinkommen bedeutet, dass im Grunde alle an den Segnungen oder sagen wir an den Früchten, an den Erfolgen des technischen Fortschritts, des Produktivitätszuwachses der Wirtschaft teilhaben können. Während in dem anderen Fall wird der technische Fortschritt für weite Teile der Bevölkerung zu einem Instrument der Quälerei. Weil sie, und Hartz IV ist im Grunde ein System gewesen, sage ich jetzt schon, also ein System, was den Druck erhöhen sollte. Künstlich wurde der Druck auf die Menschen erhöht, in eine Erwerbstätigkeit zu gehen, die immer weniger Angebote machen konnte. Und ich denke mir, ja, also wenn man, da muss man ein bisschen vielleicht den Blick auch auf unsere Nachbarstaaten richten, in der Frage, ob nun wirklich der technische Fortschritt so viele neue Arbeitsplätze bringt. Und das hat ja auch ein Wechselspiel mit der Wirtschaft zu tun. Und dann schauen wir uns im nächsten Teil an. Und zuvor hören wir ein paar Takte Musik von Joshua Tixey, und zwar What You Seek. Am I going insane? Am I going blind? Is this what I asked for? To be paralyzed? Am I losing my soul trying to find the light? All these silly answers from these men in ties. I'm too grown to be lost. But they told me I'm wrong. It's what we seek, it's what you need, it's all I see, is to be free. And I know someday I'll find my way. It's what we seek. Should I leave home and never look back? This ain't the life I wanted. Was good or bad? This feeling inside has taken over me. Do I look like poison? Sweet insanity. I'm too grown to be lost. But they told me I'm wrong. It's what we see, it's what we need, it's all I see, is to be free. And I know someday find my way. It's what you seek, it's what you seek, you seek, you seek. Ja, zuvor haben wir die Rolle der Arbeitsagentur und das Verständnis von Herrn Heinrich Alt angeschaut gehabt bezüglich der Arbeitsvermittlung und den Menschen im Arbeitsprozess. Und jetzt, das hat ja ein Wechselspiel, auch eine zutragende Wirkung für die Wirtschaft und die Unternehmen. Und dazu hat er auch einige Aussagen gemacht, die wir uns im Folgenden anschauen wollen und dann auch einfach den Fokus nochmal rüber zur Wirtschaft wenden wollen. Vielleicht kannst du uns ein paar Zitate vorlesen, ja, Jochen. Ja, also jetzt wieder Original Heinrich Alt. Heißt Grundeinkommen letztlich nicht schlicht, dass sich die Wirtschaft jeder Verantwortung gegenüber den Erwerbstätigen entledigt? Noch ist die Produktivität der arbeitenden Bevölkerung Quelle aller Wertschöpfung, nicht der Roboter. So berechtigt die Befürchtungen bei allen Innovationsschüben waren, immer lag ein Wahrnehmungsdilemma zugrunde. Wir sehen, was wegfällt, wir erkennen aber kaum, was Neues entsteht. Politik und Wirtschaft müssen auch denen Lebensperspektiven anbieten, die nur eingeschränkte Chancen auf Beschäftigung haben. Zitat Ende. Wenn ich den letzten Punkt nehme, natürlich müssen Politik oder muss die Gesellschaft allen Menschen Lebensperspektiven anbieten. Aber was sind die Lebensperspektiven? Ist Erwerbsarbeit die einzige Lebensperspektive, die man Menschen anbieten sollte und kann und darf? Oder grundsätzlich mal die Möglichkeit, einfach ein Leben zu gestalten, sich einen Lebensweg zu finden, seine Lebensaufgabe zu finden? Wenn das ist eigentlich ein Thema, das wir in vielen anderen eher spirituell orientierten Themen finden, aber auch in der psychologischen Auseinandersetzung Selbstfindung haben diese Themen natürlich auch eine Bedeutung. Warum sollte nicht eine Gesellschaft auch dafür zuständig sein? Mir kommt es so vor, dass der Heinrich Alt im Grunde moralisch appellieren will an die führenden Kreise der Wirtschaft, dass sie Arbeitsplätze schaffen sollen, dass sie Lebenschancen, wie er sagt, ermöglichen sollen. Aber diese Appelle nutzen ja überhaupt nichts. Also ich denke mir, wenn man sich die gesellschaftliche Wirklichkeit anschaut, so wie sie sich eben entwickelt in den letzten Jahren, dann sieht man, klar, es entstehen durch den technischen Fortschritt auch neue Jobs, aber was für welche und für wen? Insgesamt würde ich sagen, ist es ganz eindeutig, dass der Druck auf alle steigt, konform zu sein, einen Platz sich zu erobern und zu halten. Also es gibt den Niedriglohnsektor, es gibt die Prekarisierung, es gibt die vielen befristeten Beschäftigungsverhältnisse. Also da ist doch deutlich, dass diese Art von technischem Fortschritt im Moment ohne bedingungsloses Grundeinkommen zu einer extremen Verschiebung der Machtverhältnisse führt und zu einem sehr weitreichenden Anpassungsdruck. Und ich denke mir, das hat mit Würde überhaupt nichts zu tun. Letztlich sind unter diesen Umständen, man fragt sich, wie unter diesen Umständen Demokratie haltbar sein soll. Ja, also das stellt auch die Demokratie in Frage, wenn die Lebensverhältnisse der Menschen so weit auseinanderklaffen und viele unter solchem Druck stehen. Und viele offene Geister sprechen ja auch diese Veränderung der Arbeitswelt und der Arbeitsbedingungen an. Ich denke zum Beispiel an den schon hier öfters zitierten Andrew Stern, der ein Buch geschrieben hatte, wo er sich damit auseinandergesetzt hatte, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel das Fahren automatisiert wird? Wie viele Lkw-Fahrer, Berufskraftfahrer werden arbeitslos? Welche Wirkung hat es dann in Folge auf die Werkstätten, die Versicherung, alles drum und dran? Und das werden nicht Arbeitsplätze an anderen Stellen in diesem Maße und vor allem vielleicht auch mit diesem Potenzial zur Lebenserfüllung dann auch entstehen. Also so ein bisschen modern ist der Herr Alte offensichtlich dann doch. Denn wenn ich so lese und ich zitiere nochmal, noch ist die Produktivität der arbeitenden Bevölkerung Quelle aller Wertschöpfung, nicht der Roboter, Zitat Ende, dann weist er auch darauf hin und hat auch begriffen, dass es inzwischen Roboter gibt. Und was ich so in den letzten Wochen und Monaten gehört habe über das, was Roboter hier schon alles, wo Roboter eingesetzt werden und für und wo sie bereits hin entwickelt wurden, zum Beispiel auch, dass man sie später mal in der Pflege einsetzen kann, dann ist es doch sehr wichtig auch, ganz anders in dieses Tun zu kommen. Also worin werde ich denn tätig sein? Denn der Roboter wird später, was weiß denn ich, irgendwann in 10 oder vielleicht sogar erst in 20 Jahren so viel Arbeitsfelder, die wir heute haben, einnehmen, dass wir da eine kleine Verschiebung haben werden von dem, was wir heute tätig arbeiten. Also diesen Satz von ihm, da dass die Produktivität von der Bevölkerung und nicht von Robotern erbracht wird, das ist ein großer Irrtum. Denn betriebswirtschaftlich gesehen ist das, was ein Roboter produziert, ebenso verkaufbar wie das, was Menschen produzieren. Und wenn ein Roboter Stühle herstellt und die verkauft werden, dann hat die ein Roboter einen großen Teil hergestellt. Gut, ein paar Leute haben es verkauft, aber die Wertschöpfung ist beim Roboter. Und der Gewinn dafür ist letztendlich abzüglich der Kosten für den Roboter, steht den Unternehmen zu. Und Arbeitseinkommen entsteht daraus keins. Also das stimmt einfach nicht, was er hier wahrnimmt, dass der Mensch hier im Zentrum der Wertschöpfung sei. Also sowohl betriebswirtschaftlich nicht, als auch gesamtwirtschaftlich nicht. Das ist schlichtweg ein Irrtum. Ich denke, na gut, irgendwann hat er mal Karl Marx gelesen. Und das klingt hier noch etwas nach. Aber okay. Ich will gar nicht lange darauf verweilen. Ich denke mir, er setzt auf eine Form der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, die halt überholt ist und nicht mehr wieder herstellbar ist. Er möchte eine Rückbesinnung hervorrufen, dass der Mensch ja im Prinzip hier das Zentrum dessen ist, für das wir wirtschaften. Damit hat er recht, wenn er das meinen sollte. Aber ich denke mir, dass eben das bedingungslose Grundeinkommen Voraussetzung ist, dass wir alle zusammen die Kraft gewinnen, um die Verhältnisse in unserer Gesellschaft wieder zu vermenschlichen. Also ich denke, so rum stimmt's. Ja. Ja. Sollen wir schon die nächste Musik gehen? Ja, klar, das machen wir jetzt. Danielle Helena ist die Interpretin und sie hat den wunderschönen Titel Is It You? Possibly? Der letzte Absatz heißt Glück und Paradies durch Grundeinkommen. Und wir zitieren hier wieder einmal aus Herrn Alts Artikel, was bedeutet das bedingungslose Grundeinkommen für unser Bildungssystem? Gilt auch hier schon das Versprechen eines anstrengungslosen Glücks? Zitat Ende. Ja, ich finde es schön, dass er hier den Begriff des Glücks noch in den Artikel hineingebracht hat. Mit dem Bildungssystem ist natürlich ein eigenes Thema. Die Frage ist natürlich, ob die Inhalte nicht sich ändern sollten und damit auch der Mensch in der Bildung in einer anderen Rolle hineinkommt, sodass er auch wirklich Interesse daran findet, diese Angebote auch anzunehmen, die Bildung ihm, ja, die Menschheitsbildung ihm letztendlich anbietet. Aber Glück ist ja schon mal die Frage, was versteht man eigentlich unter dem Begriff Glück? Was macht denn, und für mich kommt da auch die Frage in den Raum, macht denn eigentlich ein Grundeinkommen per se glücklich? Ja, ich strahle. Es wird jetzt hier gleich widerlegt, ich weiß schon. Ja, ja. Wobei ich jetzt schon mal sagen muss, also irgendwie hat Herr Alt ein Problem mit der Lust. Weil ich meine, warum sollen Leute nicht Freude an dem haben, was sie tun? Also das wünsche ich doch jedem. Und Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir die gesellschaftliche Arbeit auch so hinkriegen könnten, dass jeder Freude hat und jede an ihrer Arbeit. Und warum sollen die Schülerinnen und Schüler nicht Interesse haben? Ich denke, sie haben Interesse, die Welt kennenzulernen. Also das ist so ein ganz lustiger Schluss, dass er dann denkt, also wenn schon, also er assoziiert im Grunde bedingungsloses Grundeinkommen mit dem Schlaraffenland und denkt dann, dann müsste das ja logischerweise gleich in der Schule anfangen. Dann würde sich in der Schule ja auch niemand mehr anstrengen. Wobei ich denke, ja, das ist einfach diese Auffassung, nur mit Zwang läuft irgendwas. Ja, für ihn zutreffen. Und auch mit zentraler Führung von einer elitären Gruppe, die letztendlich weiß, wie die Gesellschaft funktionieren sollte, die Systeme ausgedacht hat, festgelegt hat, und alle Bürger sollen dem Ganzen folgen. Und du hast interessante Begriffe angesprochen, Freude, Lust, Spaß und sowas, oder das mal bei Freude und Lust, sind nicht so Begriffe, die ihm irgendwie gegenwärtig sind. Also ihm geht es irgendwie so um, dass die Leute arbeiten und damit beschäftigt sind, aufgehoben sind in einer Gesellschaft. Denn irgendwie ist in seinem Menschenbild, so spüre ich das, das Bild vorhanden, dass ein Mensch, der frei ist, Freizeit hat, nur Unsinn vielleicht macht. Ja, der ist nicht mehr manipulierbar. Besser, wir stecken ihn weg, ja. Irgendwo ja, hin. Er muss eher, also ich würde ein Positives bei ihm vermuten. Er kümmert sich schon um das Wohl, aber sein Verständnis ist einfach ein etwas abstruses, dass das Wohl darin besteht, dass andere Menschen eine von ihm gegebene Führung benötigen und haben. Dass sie dass jeder jemand braucht, der einem sagt, was er tun soll. Ja. Aber das stimmt ja gar nicht. Und irgendwo ist ihm ja das Schlaraffenland schon gegenwärtig, weil kaum redet man über das bedingungslose Grundeinkommen, kann er gar nicht mehr viel nachdenken, sondern denkt nur noch ans Schlaraffenland. Also, was ein bisschen zeigt, was er und den Verfall aber er denkt, es ist eher beängstigt dran. Aber es ist, dass er auch wieder in Schatten fällt. Ja, beziehungsweise wo die Angst ist, ist vielleicht bei ihm doch auch die Lust. Also ich denke mir, jedenfalls denke ich so eigenartig, dass er das so mit der Anstrengungslosigkeit verbindet. Ich denke, dass das bedingungslose Grundeinkommen auch, also der Umgang mit einer Situation, wo es das gibt, gar nicht so einfach ist, weil wir alle mehr Freiheit haben werden und dadurch mehr Grenzen von uns selber erfahren werden. Wir werden zum Glück diese viele Quälereien nicht mehr so stark aushalten müssen, aber dafür werden wir unsere eigenen Schwächen deutlicher begegnen müssen, weil wir stärker unser Leben selber gestalten können. Also insofern denke ich, das Glück ist noch was anderes als das bedingungslose Grundeinkommen, aber das bedingungslose Grundeinkommen verbessert gewaltig die Chancen, glücklich zu werden, das würde ich schon sagen. Ja, also das heißt, es entsteht nicht Glück durch ein Grundeinkommen, sondern entsteht eine neue Herausforderung, eine neue Aufgabe, die auch ihre Mühen und ihre Kräfte und auch vielleicht Niederschläge, Enttäuschung oder sowas hat und alles andere als paradiesisch ist, weil es vielleicht eine neue, wirklich größere Herausforderung ist, als Aufgaben, Vorgaben von oben, von jemand anderem zu folgen, sondern sich selbst zu finden und dem zu folgen, authentisch zu sich zu werden, Bezug zu sich zu haben, das ist auch etwas, was ein neues, ungeübtes Land ist und wo wir vielleicht gar kein dann Glück erst mal im ersten Moment finden. Ja. Was mir auch wichtig erscheint, ist, aus der Psychologie kennt man ja auch die Situation, dass Geld nicht glücklich macht. Man weiß aber auf der anderen Seite, dass wenn kein Geld vorhanden ist, wenn es fehlt, dass das sehr wohl unglücklich macht. Kennen viele, glaube ich. Ja, ja. Also das heißt letztendlich, wenn ich jemandem Geld gebe, dann ist dieses Thema Unglück weg, aber es entsteht nicht das Gegenstück, das Glück selbst. Wahrscheinlich hängt es damit zusammen, dass Glück etwas sehr Inneres ist, dass das etwas ist, was wir auch selbst wahrnehmen müssen, was macht uns eigentlich glücklich, was bereitet uns eine Freude. Ich möchte jetzt mal ein Beispiel euch sagen. Das ist mir jetzt gerade ganz spontan eingefallen, das haben wir überhaupt nicht besprochen. Es gab in der Schweiz ja diese Aktion mit dieser Volksabstimmung und vorher wurde da ordentlich viel gearbeitet dafür. Unter anderem gab es ja diese Aktion mit den Replis, die auf dem Platz vor dem Bundesrat, heißt das dort, glaube ich, in Bern ausgeschüttet wurden. So. irgendwann war diese Aktion vollkommen beendet und man hatte halt diese Replis immer noch und sie waren in einem Tresorraum aufbewahrt. Und die Menschen, die dort aktiv waren, die haben sich dann überlegt, was machen wir denn jetzt bitte schön mit diesem vielen Geld und dem Tresorraum? Und dann haben sie Kunst daraus gemacht. Also eine Art von Glück wollten sie weitergeben in dieser Kunstform und haben das einfach ausgeschrieben, dass man das Ganze kaufen kann als Kunstprojekt. Mhm. Genau. Den Tresor und die Replis. Ja, genau. Und da hatten sich einige sehr reiche Menschen, ich sag jetzt mal beworben, ist nicht das richtige Wort, interessiert ist besser, genau. Aber es kam nicht zu einem Abschluss. Also dieses Glück, was sie sich dort hätten schenken können, diese sehr reichen Menschen, ja, mit dieser Aktion und mit diesem wunderschönen Tresorraum, ich kenne den, ich mag den sehr, sehr grün und gelb so gehalten, haben die nicht wahrnehmen können. Also Menschen mit Geld haben da, also ich denk mir das jetzt einfach mal so. Vielleicht fehlt denen ein Stück Glücksgedanke im Kopf. Ja, dass sie das gar nicht so ganz verwirklichen konnten, was auf sie zukommt. Der Jürgen hat was für mich. Naja, vielleicht hat es mit dem Kopf zu tun. Weil der Kopf kann vielleicht nur das einzige, das steuernde und vielleicht regulierende Instrument sein. Aber Glück ist nichts im Kopf. Doch. Würde ich sagen. Aha. Glück ist gerade, aber ich sage, da sollten wir eigentlich eine eigene Sendung machen, weil das ist ein großes Thema. Mir fällt auf, wie stark Heinrich Alt sein Denken, wie stark es im Urigkeitsstaatlichen befangen ist. Weil Lust hat ja auch was mit dem Wollen zu tun. Glück hat auch was mit dem Wollen zu tun. Und das ist eben einfach eine emanzipatorische Entwicklung, denke ich, dass wir in diesen Zeiten dazu kommen, unseren eigenen Willen zu entdecken. Und ich denke, diese Seite wird gewinnen. Glück zeigt sich ja auch viel in Empfinden. Und darüber nehmen wir es wahr, dass wir glücklich sind. Und der Kopf hat seine Rolle dabei. Ja, der hat seine Rolle dabei. Es ist ein Zusammenspiel. Genau. Und darüber kann man auch das Glück für sich in, ja, sagen wir mal, auch bewusst irgendwo steuern, indem dass man sich selbst wahrnimmt, sich selbst reflektiert und merkt, wo man sich selbst unglücklich auch manchmal macht. Genau. Aber das ist Kunst. Das ist eine künstlerische Arbeit, wo wir alle auf dem Begriff. Gut, Sie können den Herrn Alt, Heinrich Alt ist der Name, sehr gerne googeln, werden Sie noch einiges Erstaunliches erleben. Ich darf Ihnen jetzt noch eine wunderschöne Musik ansagen, die der Jürgen wieder ausgesucht hat für uns. Und zwar ist es Remy Bourgeois und der Titel ist Nostalgic Memories. Die Musik treibt mich in die Hetze. Wir kommen so zum Schluss unserer Sendung. Es ist gleich wieder fast 20 Uhr. Und Sie hören jetzt erstmal Aktuelles von mir und Termine. Aktuelles ist etwas, was Sie wahrscheinlich auch in den letzten Monaten gelesen haben, dass es eine Partei gibt, die sich Bündnis Grundeinkommen nennt. Die ist seit September gegründet. Und wenn Sie gerne in der Bundestagswahl gewählt werden möchte, diese Partei, dann muss sie auf die Wahlzettel zur Bundestagswahl. Dazu ist es extrem nötig, ein eigenes Parteiprogramm aufzustellen und eine Satzung. Und was auch noch dazu gehört, dass sie in jedem Bundesland einen Landesverband benötigen. Das heißt 16 an der Zahl. Die sind inzwischen alle gegründet und es gibt auch Landeslisten für die Bundestagswahl. Eine Besonderheit besteht im Saarland. Die haben Landtagswahl im März. Da ist das erste Mal diese Partei dann mit auf den Wahlzetteln. Das zweite Mal wird es dann wohl sein in Nordrhein-Westfalen im Mai. So, das ist das mit der Partei. Die Partei hatte zwei offene Tage, wo sich jeder dann tummeln kann und mithören kann und auch viel nicht nur über Partei, sondern auch über das Grundeinkommen erfährt. So, was machen wir denn hier in München? Wir machen einen Kaffee und zwar am 4. Februar sind es ja schon. Ich hatte mich beinahe versprochen, von 13 bis 15 Uhr im SIP at Joe Müller Straße 48. Das ist der übliche Ort. Ab 15 Uhr, da werden wir ein bisschen früher aus dem Kaffee herausgehen, wird es die Bodenzeitung wieder geben und zwar dieses Mal in der Sendlinger Straße. Bitte schauen Sie doch auf die Website, weil das nicht so ganz klar ist, in welcher Höhe das ist. So, dann haben wir BGE4U, die sich dann immer donnerstags treffen und das nächste Mal am 16. Februar um 19.30 Uhr, wie immer im Eine Welthaus, Schwanthaler Straße 80 im Rückgebäude 2, wahrscheinlich auch im zweiten Stock. So, was habe ich denn hier noch? Wir sind hier ganz fleißig und haben am 18. Februar nochmal ein Treffen im Heppel und Ettlich in der Feilitzstraße im ersten Stock des Drugstore, der immer noch nicht fertig umgebaut ist, und zwar um 12 Uhr. Wir treffen uns dazu einer lockeren Runde, das geht wahrscheinlich dann bis 2:30 und werden unter anderem eine Aufzeichnung einer Diskussion mit Enno Schmidt aus der Schweiz sehen und hören und können uns selbstverständlich sehr gerne darüber unterhalten. Weitere Hinweise und Informationen sowie diese Sendung zum Nachhören finden Sie auf unserer Homepage. Die lautet www.grundeinkommen-muenchen.de. So, jetzt hören wir nochmal Musik bitte von Mace. Der Titel ist Sprinkling Rain. So, jetzt machen wir uns nicht so ganz klar, wer hier das Ganze weiter sagen wird. Das mache ich dann jetzt mal heute Abend. Sie hörten eine Sendung von Kulturimpuls Grundeinkommen auf lora924.de. In der Redaktion der Jochen Walzer, der Jürgen Greiner und die Sabine Heisner. In der Technik heute hat uns wunderbar begleitet Sebastian Menzel. Herzlichen Dank. So, Kommentare und Anregungen bitte an die E-Mail-Adresse radio@bgemuenchen.de. Wiederholung dieser Sendung bei Lora am kommenden Mittwoch morgens zwischen 9 und 10. Das ist der 1.2. nächsten Mittwoch. Sie können das Ganze auch auf DAB Plus hören. Eigentlich nur auf DAB Plus oder im Internet. Genau, im Livestream, da gehen Sie auf die Website lora924.de, hörbar, Livestream, dann können Sie das Ganze hören. Unser nächster Termin ist der 22. Februar. So, jetzt hören Sie Münchner Bündnis gegen Rassismus und Krieg. Ich kriege gerade ein ganz schönes, nettes, freundliches Geklatsche, dass ich das so gut hingekriegt habe. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Rest Januar und tschüss. Tschüss.